Es ist kalt, ich friere. So steht es da und ich sag es halt. Du hast mir gezeigt, was ich so sagen soll, wie alles funktioniert. Und ich hab festgestellt, es ist ziemlich kompliziert. Du saßt mal vorm Kamin und sagtest mir, du fühlst dich leer, du fühlst dich klein, du fühlst dich arm und es ist kalt. Die Last zu schwer. Ich wollte dich trösten, das war meine Lösung. Dir war doch nicht kalt, du saßt doch am Feuer. Du wurdest sehr böse und hast viel geweint. Dann hab ich euer Lied gespielt. Nein. Du schriest mich an, weil's dein Herz nicht schafft. Sag, was soll ich tun? Du hast mich gemacht. Sag, was soll ich tun? Ich wär so gerne wie du programmiert. Ich hab keine Ahnung, was Liebe heißt. Doch ich bin für dich da. Von dir. Ich rolle durch die Straßen, weiß nicht mehr, wo ich bin. Hast mich einfach hier gelassen und ich fühle, das nennt sich Angst bestimmt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wollte doch nur für dich da sein. Mein Protokoll hast du gelöscht, es ist wie Neustart, so wie Tag 1. Nur noch dein Gesicht im Speicher. Und ich scanne die ganze Welt. Dieser Hack in Facebook war nicht einfach. Und jetzt seh ich was, was mir nicht gefällt. Du hast einen neuen 3000. Und irgendwie müsste ich mich freuen. Mach's gut, Paul 2000. Ich hab keine Ahnung, was Liebe heißt. Doch ich bin für dich da. Und ich stürze ab, wache auf bei dir. Du sagst, alles sei so gut mit mir. Alles, was ich wollte, hat geklappt. Immer.